Eine Geschichte von mütterlicher Liebe und Zuneigung. Du musst versuchen... Wer waren die anderen? Wer war diese Jeunesse Dorée, die meine Tochter ertrinken ließ? Tom Armstrong war dabei, der junge Walter Templeton und ein gewisser Jenkins, der jetzt im Ausland lebt, ein Mädchen namens Louise Blake und Sandra Belli. Die Selbstmord begangen hat? Ja. Wie habe ich in Paris das alles herausgefunden? Irgendjemand, der dich besucht hat, hat es dir erzählt. Warum wollte Julia sich mit mir im Cottage treffen? Um mit dir abzurechnen, sagte sie. Sie hatte herausgefunden, dass du es warst, der sie mit diesen schrecklichen Dingen verfolgte. Den Anrufen, den Karten, mit all dem. Und wer sollte ihr dabei behilflich sein? Das weiß ich nicht. Ich glaube, ich werde gleich verrückt. Louise Blake, das war ein neuer Name. Wer ist sie? Ich kenne sie nicht. Julia hat nur einmal erzählt, dass sie sehr reich sei und ganz für sich lebe, ohne Familie. Sie waren, glaube ich, im letzten Jahr viel zusammen. Wo steckt sie? Was macht sie? Sie soll seit einiger Zeit in einem Nervensanatorium sein, habe ich von irgendjemand gehört. Du weißt nicht, wo? Nein. Julia, Tom Armstrong, Templeton, Sandra Bailey, alle tot. Das Mädchen namens Blake in der Klapsmühle. Ja. Sie haben ihre Strafe alle. Aber warum Sarah? Und warum ich? Wer straft dich, Johnny? Du. Ich glaube, du verstehst nicht. Ich verstehe bestimmt nicht. Du bist überzeugt, dass ich Julia umgebracht habe. Also lockst du mich hierher und lässt mich die ekelhafte Farce spielen. Mann sucht verflossene Frau. Warum bist du nicht einfach zur Polizei gegangen? Es hat doch schon genügend Leid gegeben, Johnny. Ich will auch jetzt nicht zur Polizei gehen. Aber warum dann überhaupt das ganze Theater? Weil ich nicht wollte, dass du glaubst, man kommt einfach davon. Johnny. Johnny, verstehst du denn nicht? Ich versuche, etwas aus dem Trümmerhaufen zu retten. Und das etwas bist du. Es ist ein sehr gefährlicher Zeitvertreib, Helen, Gott zu spielen. Und das hast du getan. Ich glaube dir und deinen Motiven. Ich glaube sogar, dass du an sie glaubst. Aber du hast dich böse verrechnet. Du wolltest meine Seele retten und lieferst mich ans Messer. Denn dank deiner freundlichen Mitwirkung, Helen, ist die Polizei in voller Aktion. Aber bei der Polizei interessieren sie sich weniger für Seelen als für sterbliche Hüllen. Und sie tun bereits ihr Bestes, mich neben die vorhandenen Leichen zu strecken. Das konnte ich nicht voraussehen. Ich sage ja, man soll sich nicht anmaßen, den lieben Gott zu spielen. Wir sind beide am Ende, meine liebe Helen. Wie die Sache auch ausgeht. Du bist für mich nicht mehr du. Ich bin für dich nicht mehr ich. Ich kenne dich nicht mehr. Ich weiß nichts von dir. Nichts. Ich weiß nicht. Bist du eine Heilige oder ein Ungeheuer? Und was bist du, Johnny? Sag mir, was bist du? Sie gingen aus und herein kam der große Kater. Und wer ihn nicht kennt, dem sage ich, Glückwunsch, Lügner. Der große Kater ist das, was kommt, wenn alles andere dich verlassen hat. Ich machte mich auf in bittere Kälte, auf Rostpailletten glitzernde Straßen und fand die Nachtmenschen zusammengedrängt im Nachtcafé. Die mit zuckendem Gesicht, die mit Schrammen, die mit Bosheit, die mit Süchten, die Opfer, nur hereinspaziert. Und zwischen ihnen, wie ein Hirte einer kranken Herde, Inspektor Wardlaw. Eine kalte Nacht, die immer kälter wird. Glauben Sie, wir nähern uns einem neuen Eiszeitalter? Offizielle Benachrichtigung ist noch keiner eingetroffen. Ich habe gerade erst über Sie gesprochen. Das kann ich mir vorstellen. An der Theke des Derricks Hotels. Mit Bunty Nyker. Richtig. Was hat er Ihnen erzählt? Oh, eine Geschichte von zwei weiblichen Gestalten, die er an ihrem Cottage draußen gesehen haben will. In der Nacht, in der ihre Frau verloren ging. Eine war dunkel, eine war blond. Die dunkle war Julia. Sie rief meinen Namen, öffnete die Tür und beide gingen hinein. Er sah einen Lichtstrahl, hörte einen Schrei. Die Dame blond kam herausgerannt und lief davon, als sei der Teufel hinter ihr her. Er hat mir noch mehr erzählt. Brauchen Sie denn noch mehr? Er hat den Unfall gesehen, bei dem Ihre Tochter ertrunken ist. Ach, das kann ich mir vorstellen. Wenn einer, dann Bunty. Er hat sie nicht übermäßig gern, Maxon. Ich habe ihn einmal mittelheftig verprügelt, als ich ihn hinterm Busch fand, den kleinen Voyeur. Ein Voyeur kann trotzdem ein glaubwürdiger Zeuge sein. Einen besseren wüsste ich nicht. Tja, Inspektor. Jetzt haben Sie einen ganzen Aufbau vor sich. Motive, Mittel, Wege. Dazu einen Zeugen, der mich passend ins Bild rückt. Warum verhaften Sie mich nicht? Och, das hat keinerlei Eile. Nein? Bei mir muss immer alles peinlich in Ordnung sein, Maxon. Und noch gibt es kleine Unordentlichkeiten. Würden Sie eine nennen wollen? Naja, zum Beispiel, wer war die andere Frau? Und wo ist sie abgeblieben? Vielleicht habe ich sie auch umgebracht. Der Gedanke ist mir auch schon gekommen. Wissen Sie, dass wir Tom Armstrongs Büro gründlich durchsucht haben? Was haben Sie denn gefunden? Allerhand Interessantes. Unter anderem ein Testament. Und was ist daran interessant? Er hat sein gesamtes Vermögen ihrer Frau hinterlassen. Na, was sagt man dazu? Im Maxon. Falls Ihre Frau gestorben ist, ohne ein Testament zu hinterlassen, und Sie sie nicht getötet haben, können Sie sich wohl einen sehr reichen Mann nennen. Ich ging nach Hause, Gaumen gekitzelt von so viel goldiger Ironie und mich fragend, ob ich je den Stil werde leben können, an dem ich schon immer nie gewöhnt war. Die Kälte war jetzt bitterst. Aber davon abgesehen passierte nichts mehr. Ich war ganz dafür. Am nächsten Morgen weckte mich das Telefon. Johnny Maxon. Ich bin's, Dorothy. Habe ich dich aufgeweckt? Was hast du? Wie viel Uhr ist es? 10:10. Nicht doch. Spät geworden heute Nacht, hm? Gewissermaßen. Warum bist du nicht in der Schule? Heizung eingefroren, alles schulfrei, Kinder und Lehrer. Gratuliere. Irgendwelche Vorschläge, den Tag sonst noch denkwürdig zu machen? Habe ich was Falsches gesagt? Nein. Bei dir weiß man es neuerdings nie recht, Johnny. Und jetzt steig ab vom Pferd, Dorothy. Ich habe nur etwas zu tun heute und überlege, ob es fair ist, dich da hinein zu verwickeln. Johnny, der Rücksichtnehmer. Da kann ich nur sagen, ein Projekt mit solcher Wirkung auf dein Gemüt kaufe ich unbesehen. Auch wenn es uns wieder ins Freie führt? Warum nicht? Noch einmal an den Derricksee? Nicht noch einmal, Johnny. Noch einmal? Warum? Nach allem... Es scheint die allgemeine öffentliche Meinung zu werden, dass ich Julia umgebracht habe. Du erinnerst dich, was der Inspektor gestern über diesen komischen Pass gesagt hat? Ja. Dass ich beweisen soll, das nicht? Ja. Es ist noch einiges weitere geschehen. Willst nicht ausmalen, aber... Sitz in der Tinte, mein Kind. Ich bin in einer Stunde bei dir, Johnny. Die verbleibende Stunde wählte ich Klapsmühlen an. Die ersten 6 Nummern wurden von Robotern mit weißer Stimme beantwortet. Nein, Sir, wir haben keine Patientin namens Louise Blake. Wir bedauern.